dem 20. Jahrhundert herausragenden Sustringar-Spieler sind überwiegend im Bundesstaat Bengal angesiedelt. Kumar Birendra Kishore Rajsturi, Shaukat Ali Khan und Pandit Radhika Mohan Maitra. Neben Pir Khan, Jafar Khan und Bahadur Sen Khan, Baba Alauddin Khan und Ustad Zia Mohiduddin Dagar. Er lebte von 1929 bis 1990. Im 21. Jahrhundert sind Sustringar-Spieler geradezu Mangelware. Seltene Perlen im weiten Ozean der indischen Musik. Darum erlauben wir uns in unserer Sendung, die sonst indischen Musikmeistern vorbehalten ist, aus Australien einen ausgewiesenen Kenner der indischen Klassik und der Sustringar vorzustellen. Professor Manfred Junius. Der deutschstämmige Manfred Junius war Alchemist und Professor für Ayurvedische Medizin an der Australasian Academy of Natural Medicine. Zudem besaß er eine Professur für indische Musik an der Sangeet Samiti, der größten Musikhochschule Indiens in Allahabad. Sein 1983 veröffentlichtes Buch The Sitar, The Instrument and Its Technique wird bis heute von Sitar-Lehrern für den Unterricht verwendet. Manfred Junius verstarb am 7. März 2004, ebenfalls aus Down Under, ist John Barlow, ein in Indien anerkannter Sarod und Sustringar-Spieler. John Barlow war wie Somjit Dasgupta Schüler von Radhika Mohan Maitra und ist sei noch der Sustringar-Spieler Jody Stecher, Sänger und Multiinstrumentalist aus den USA erwähnt. Jody erlernte das Sustringar-Spiel in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts von Zia Mohiduddin Dagar. Beim USTAF 2006, dem South Asian Performing Arts Festival in Seattle, spielte Jody Stecher neben indischen Künstlern wie der Sängerin Sumita Chakravorty und dem weltweit renommierten Redangisten Dr. Trichy Sankaran. In einem Zwölferbeat, Tala Chautala, spielt Manfred Junius auf der Surbahar den Raga Mian Kilmahar. Er ist das musikalische Gebet für den lebensspendenden Regen des Monsuns. Die Sursringar spielt Sulalit Sinha und die Tabla Zamir Ahmed Khan. Raga Mian Kilmahar findet sich auf der CD-Box Anthology of World Music, North Indian Classical Music.

Das war MC in der Miss Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Sendung Ragazitis des Monats mit dem Thema Sur Sringar, Wegbereiter der Sarod, gefallen. Sie hörten dazu Beispiele auf der Wiener mit Prinz Ramavarma Bahaudi Nagar und Sia Mohinuin Dagar. Die Rabab wurde von Somjit Dasgupta gespielt. Anindya Banerjee präsentierte die Sarod auf der Surbahar Annapurna Devi, Ravi Shankar und Manfred Junius. Und die Sur Sringar spielte Sulalit Sinar. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga CDs des Monats.